Hallo, hallo, hallo, meine Freunde, meine Mitstreiter, meine Geschwister, wo immer auf der Welt ihr seid. Machen wir etwas weiter. Und zwar, ich möchte jetzt über ein oder zwei Bibelabschnitte etwas reden, die sehr missverstanden wurden. Wo auch immer wieder, gerade auch hier, wo es darum geht, über was der Teufel für Autorität hat, was er für eine Macht hat und warum wir in der Fürbitte stehen müssen, im geistlichen Kampf stehen müssen. Und diese ständige Angst und Fokus auf den Teufel, der ja dieser Gott dieser Welt ist, der wir ja gesehen. Er ist es nur, indem wir, die wir die Herrschaft haben, ihm erlauben, das zu tun. Sonst ist er ja nicht der Gott dieser Welt. Der hat die Augen verblendet und wir gehorchen ihm, weil wir uns entschieden haben, ihm zu gehorchen. Das haben wir von Epheser 2, Vers 1 bis 3 klar gesehen. Und da gibt es eine Bibelstelle, die auch für viele sehr verwirrend ist. Und das möchte ich jetzt heute mal klären. Und das ist Lukas, Kapitel 4 von Vers 5 bis Vers 8. Lukas 4 von Vers 5 bis Vers 8. Und ich sag dir etwas mal. Wir haben ja früher gesagt, dass wir keine Doktrin, keine Lehre aufbauen dürfen auf Erlebnisse. Und ich sagte hier nicht eine Doktrin, die ich aufbaue auf ein Erlebnis, sondern auf eine Erfahrung, die ich hatte. Denn das ist etwas, was oft auch für viele Christen verwirrend ist. Nur wenn wir die Bibel im Gesamten nehmen, also alles, was Jesus getan hat, was durch sein Werk geschehen ist und das alles gemeinsam anschauen, dann merken wir, dass hier etwas nicht passt. Und ich lese euch jetzt den Bibelvers vor und dann werde ich euch das sagen, was ich erlebt habe, okay? Lukas 4, 5 bis 8. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm: Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben. Und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören. Und Jesus antwortete ihm und sprach: Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Lukas 4, Vers 5, Vers 8. Und weißt du, was ich erlebt habe? Ich habe einmal eine ganze Predigt gehört, aufgebaut auf diese Aussage, denn sie ist mir übergeben. Ja, ich habe eine gesamte Predigt gehört, nicht nur gehört, ich habe sie übersetzt. Es war ein englischsprachiger Prediger bei einem Event und ich war der offizielle Übersetzer. Ich habe viele Sachen schon übersetzt, wo ich mit meinem Übersetzen gedacht habe, um Himmels Willen. Gut, ich muss das Beste geben beim Übersetzen. Zum Glück bin ich nicht derjenige, der das lehrt oder predigt, sondern einfach nur, der das übersetzt. Und als solcher habe ich auch mein Bestes getan. Und dieser Pastor, den ich auch sehr schätze, wirklich, wirklich sehr schätzte, dieser Pastor hat Folgendes gesagt. Hier steht klipp und klar geschrieben, dass all diese Herrlichkeit und die Macht, die wurde dem Teufel übergeben. Und er baute auf diese Aussage eine gesamte Doktrin und Lehre auf, was alles geschah im Garten von Eden. In dem Augenblick, wo Adam gesündigt hatte, hat er sich vor dem Teufel gebeugt. Auf seinem Haupt war die Krone der Autorität und durch das Hinunterbeugen zum Teufel fiel die Krone runter. Der Teufel nahm sie und er setzte sie auf und sagte: Danke, Adam, dass du mir die Autorität über diese Welt gegeben hast. Nur, ich tat mir damals schwer. Ich tat mir damals aus einigen Gründen schwer. Erstens, ich kann, wie ich euch schon gesagt habe, ich kann nicht eine Lehre aufbauen auf eine Aussage. Ich finde sonst nirgendwo biblische Lehre, dass das wirklich geschehen sein sollte. Und jetzt, was ich für mich gelernt habe, ist eine simple Sache. Wenn es eine gewisse Sache gibt, die in der Bibel steht, und die nicht hineinpasst in das Gesamte der Bibel, vor allem die nicht hineinpasst in das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, dann muss ich hier keine Antwort haben. Ich kann das einfach so loslassen. Ich kann es stehen lassen. Es ist ja kein Problem, wenn ich sage, ich verstehe es nicht. Und hier mit dieser Aussage habe ich eine relativ lange Zeit einfach sie stehen lassen. Es macht mir wirklich nichts. Ich habe einfach gesagt, verstehe ich nicht. Ich glaube nicht, dass es so ist. Es kann nicht so sein, dass der Teufel die Autorität über diese Welt hat, weil sie ihm vom Menschen übergeben wurde. Das sehe ich nirgends in der Bibel. Ich sehe auch nicht in der Bibel, dass Gott die Autorität dem Teufel übergeben hätte, über die Macht dieser Erde. Aber ich lasse es so stehen. Und dann hatte ich ein Erlebnis und das erzähle ich euch. Bitte, ich gebe euch hier keine Doktrin weiter, ich sage euch ein Erlebnis. Wofür ich aber Bibelstellen dann gefunden habe. Ich war eines Tages in meiner Zeit mit dem Herrn und einfach zu meiner Zeit mit Jesus nahm mich der Geist Gottes nach Israel. Ja, plötzlich war ich dort. Es soll ja eigentlich relativ normal sein im Leben der Christen. Als Ezekiel im alten Bund wurde, vom Geist Gottes wurde er in dieses Tal der getrockneten Gebeine geführt. Wenn im alten Bund der Geist Gottes Leute nimmt, Elia hat das auch gesagt, der Geist Gottes nimmt dich einfach weg. Elisa hatte gesagt, bin ich dir nicht nachgegangen im Geist, als sein Sohn, als sein Team da gelogen hat und was vorgetäuscht hat. Also wir sehen, es sollte eigentlich im neuen Bund, eigentlich sollte es ja eine Normalität sein. Auf jeden Fall, ich habe da keine besondere Erfahrung gesucht an diesem Morgen. Ich wollte einfach meine Zeit mit Jesus verbringen und der Geist nahm mich nach Israel. Und als mich der Geist nach Israel nahm, setzte mich der Geist zurück, etwa 2000 Jahre, genau zu dieser Szene. Es war ein geniales Erlebnis. Also plötzlich, ich wurde im Geist dorthin versetzt, ich sah im Geist, wie alles geschah, ich sah den Teufel und ich sah Jesus, ich sah die Szene. Weißt du, im geistlichen Raum, da gibt es ja keine Zeit, da gibt es ja nicht gestern, heute und morgen. Die Ewigkeit hat wann begonnen und hört wann auf. Und weißt du, das war schön. Am Anfang dachte ich mir, was ist jetzt hier los? Und dann war das plötzlich klar. Ich war in diese Szene zurück hineinversetzt. Und ich sah, wie der Teufel das zu Jesus sagte. Und dann sah ich alles, was sich abgespielt hat. Und am Ende, nachdem alles das vorbei war, war nur mehr Jesus bei mir. Und Jesus sah, dass ich irgendwo, ich nehme mal an, dass er erkennen musste, dass ich irgendwo etwas verwirrt war. So, Herr, warum das? Ich wollte das gar nicht, ich wollte nur Zeit mit dir verbringen. Warum nimmst du mich jetzt nach Israel und zurück in die Zeit 2000 Jahre und zeigst mir diese Szene? Und weißt du, ich spürte vom Herrn, als ob der Herr etwas aus mir rauslocken wollte. Und dann sagte ich, Jesus, kannst du mir das erklären, was hier alles geschehen ist? Vor allem diese Aussage, dass der Teufel gesagt hat, mir wurde das alles übergeben. Herr, warum hast du den Teufel hier nicht widersprochen? Hör zu, was der Herr mir hier erklärt hat. Und ich zeige das euch auch von der Bibel her. Der Herr hat zu mir gesagt, ich bin die Wahrheit. Und ich brauche niemanden davon überzeugen, dass die Lüge ist. Ich bin die Wahrheit. Der Teufel hat gelogen. Ich bin nicht auf diese Debatte mit dem Teufel eingegangen, weil es eine Lüge war. Und es gibt nichts zu diskutieren über die Lüge. Indem er gesagt hat, mir ist alles übergeben, hat er gelogen. Er hat mich schnurstracks angelogen. Schau dir mal an, was ich selbst gesagt habe in Johannes 8. Schau dir mal an, was ich selbst gesagt habe in Johannes 8. Johannes 8, Vers 44. Schau, was die Bibel hier sagt. Jesus selbst sagt folgende Worte. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Nicht, das tut ihr, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Plötzlich wurde mir klar, die Bibel sagt nicht, dass das alles dem Teufel übergeben wurde. Jesus hat es nicht gesagt, Gott hat es nicht gesagt, die Bibel lehrt es nicht. Wir nehmen eine Aussage vom Lügner und bauen eine Doktrin darauf auf. Da habe ich mir gedacht, wow, der Lügner lügt und wir nehmen es als Wahrheit an. Wie gefährlich. Und hier sehen wir eben genau diese zwei interessanten Dinge. Erstens, der Teufel hat Jesus ganz glatt angelogen und wir haben gedacht, die Bibel sagt es, also muss es so sein. Mein lieber Freund, es steht in der Bibel geschrieben, aber die Bibel sagt es nicht. Der Teufel sagt es. Und wie oft haben wir Dinge aufgebaut, was auch die Fürbitte betrifft, auf diese Aussage, der Teufel ist der Herr dieser Welt, der Teufel ist der Gott dieser Welt. Also, für bitte geistlichen Kampf, das müssen wir gewinnen, diesen Kampf. Als ob Gott und der Teufel das Gegenüber wäre. Der Teufel wurde geschaffen von Gott. Gott ist Gott.